setz uns in die Kanaren. Wir stachen ins Meer, in den dunklen Kellergängen. Etwas trieb uns umher und begann uns vorzudrängen. Wir hatten das Glück gewonnen.